herzlich willkommen zum Antcast Episode 550 Alte Fesseln abstreifen. Ja, heute muss ich mich wirklich ranhalten, denn es gab mal wieder ein paar News, ein paar interessante News. Man glaubt es kaum, die letzten Monate waren ja wirklich langweilig ohne Ende bei Android. Aber diese Woche war zumindest ein bisschen was los. Und zusätzlich habe ich heute auch noch den versprochenen kurzen Testbericht über die Honor Watch GS Pro. Die habe ich ja jetzt ungefähr eine Woche und konnte jetzt ausgiebig testen. Und ich war überrascht, wie einfach die Einrichtungen alles ging. Das war wohl damit auch zusammenhängend, dass ich ja auch ein Honor-Gerät habe und da eben auch Your Way Health bereits geraume Zeit nutze. Die Sache mit der Smart Scale vorneweg, Honor Smart Scale 2 und das Headset, was in diesem Paket mit der Honor Watch GS Pro dabei war, das werde ich nächste Woche euch nochmal genauer vorstellen. Heute nur über die Uhr. Ja, also eine Woche ungefähr in Benutzung und die ist jetzt bei 56% Akku und ich habe die wirklich natürlich ganz klar am Anfang probiert man ja alles aus und macht damit rum und das ist schon relativ beeindruckend, dass noch so viel Akkuleistung jetzt drauf ist. Ich habe die auch eingestellt für dauerhafte Herzfrequenzüberwachung, also nicht diese Smart-Überwachung, wo eben nach Aktivität eben anfängt zu messen. Das heißt, wenn man sich nicht bewegt, wird auch nicht gemessen. Erst wenn man sich irgendwie bewegt, was da die Uhr anhand von den Sensoren feststellen kann, wird auch gemessen. Und das habe ich aber nicht eingestellt. Ich habe das eingestellt, dass immer 24 Stunden am Tag Messungen vorgenommen werden. Und wenn ich das richtig sehe, ist es alle 5 Sekunden, wenn ich das richtig weiß, wird eine Messung gemacht. Im Ruhemodus, also im normalen Modus, ja. Bei den Workouts wird auch mehr gemessen oder öfters gemessen. Dazu komme ich aber später nochmal. Also, Verbindung mit dem Smartphone hat super gut geklappt. Die Daten aus Your Way Health wurden übernommen. Auch die Kontakte, wenn man das möchte, auf der Uhr. Warum werden die Kontakte übertragen? Weil man mit dem Teil auch telefonieren kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Zwar läuft die Verbindung natürlich über die SIM-Karte vom Smartphone, aber in der Uhr ist sowohl ein Mikrofon als auch ein Lautsprecher eingebaut, sodass man eben tatsächlich auch mit der Uhr telefonieren kann, wenn man gerade das Handy irgendwo nicht griffbereit hat, aber in der Bluetooth-Verbindungs- Nähe ist. Ja, kein Problem. Werde ich wahrscheinlich nie nutzen, ganz klar. Wichtiger für mich sind die Benachrichtigungen, die kommen auch wunderbar an. Über die Your Way Health App kann man einstellen, welche Apps die Benachrichtigung an die Smartwatch durchschicken sollen. Das ist sehr gut natürlich, denn ich möchte nicht von allen Apps eine Benachrichtigung haben. Das reicht, wenn E-Mail-Adressen, die Messenger und einige wichtige Apps eben diese Nachrichten an die Uhr schicken können. Nicht auszudenken, wenn die ganzen Spiele die Nachrichten an die Uhr schicken würden, die installiert sind, dann würde ich ja durchdrehen. also von daher einwandfrei geklappt. Die Nachrichten kommen auch rein und werden auch erstaunlich viel Nachricht angezeigt damit, nicht die komplette Nachricht. Aber auch da hängt es natürlich mit der App zusammen. Wenn die App nur zum Beispiel die Überschrift oder den Betreff von einer E-Mail schickt, dann wird auch nur der Betreff zu sehen sein. Bei einigen Apps kann man das einstellen und bei Line bekommt man doch eine interessante Anzahl von Zeichen. Ich habe es nicht genau durchgezählt, aber relativ viel von der Nachricht erscheint dann gleich auch im oder auf der Smartwatch, was ganz gut ist. Antworten kann man nicht auf diese Benachrichtigungen. Das ist so eine Eigenheit, die eben bei Your Way und Honor Smartwatches drin sind. Dieses sogenannte Light OS hat aber auch seine Vorteile. Es ist nämlich einfach zu bedienen und die Uhr braucht eben nicht so viel Leistung, wie wenn hier ein Android Wear OS installiert wäre, und das macht sich eben auch positiv bemerkbar. Interessant ist, das war neu. Auf der Honor Watch GS Pro kann man tatsächlich Apps installieren. Und ich habe auch tatsächlich mal so eine App installiert. Habe jetzt mal diesen so einen Taschenrechner drauf gemacht. Und der funktioniert erstaunlich gut. Zuerst kommt einem das relativ klein vor, auf dem Display hier das einzutippen. Aber es funktioniert super. Das Display reagiert ganz gut. Wenn man kalte Finger hat, habe ich allerdings festgestellt, und die habe ich permanent, kann es manchmal etwas dauern, bis der Finger erkannt wird, sozusagen. Ja. Ich denke, das ist auch ganz gut, dass es nicht zu empfindlich ist, so dass, wenn man das unter, also im Arm hat, quasi, ist ja auf der Ärmel drüber, ja, dass da nicht irgendwelche Funktionen dann ausgelöst werden auf dem Display. Jetzt muss ich gerade mal schauen, die Apps, es sind nicht sehr viele Apps vorhanden, ja, bei dieser, für diese Uhr installiert wird das Ganze über die Health App auch, ja, und ja, wie gesagt, also ich habe hier den Taschenrechner installiert, und es gibt zum Beispiel hier so Tick, und das ist so ein Get Things Done Manager, ein Radio-Streaming-Programm, Radio Line Watch nennt sich das Ganze. Dann Workout-Programme, wobei da ja schon eigentlich auf der Smartwatch schon welche drauf sind, nämlich die von Honor. Hier interessant, das muss ich bei gegebener Gelegenheit auch mal ausprobieren. Eine Offline-Map-Navigation für die Uhr. Sehr interessant. Aber natürlich ganz klar, hier rudimentäre Navigation. Also nicht zu viel verlangen. Ich glaube, das dürfte klar sein. Fit Personal Trainer, Workouts zu Hause, Focus to Do. Auch wenige Spiele sind vorhanden. Zum Beispiel ein Nummer-Puzzle-Game, ein Mathe-Trainierer, ja, und ein Word-Puzzle-Game, sowie wie nennt sich das hier, Infinity Loop Lite, ja, eine GT Watch adaptierte Version von diesem Infinity Loop Puzzle-Spiel, keine Ahnung. Also, ich meine, ja, es zeigt, es geht, erwartet nicht zu viel davon, es gibt eben kaum Apps dafür, aber trotzdem interessant, dass es die Möglichkeit gibt, und vielleicht sehen wir in Zukunft ein paar Apps mehr. Gut, Weckerfunktionen direkt an der Uhr, die Monitoring-Funktionen sind gut, ja. Hier kann man eben, wie gesagt, die kontinuierliche Herzfrequenzmessung, der Stresstest, der automatische, ja, Aktivitätserinnerung kann man einschalten und natürlich das allseits beliebte Your Way True Sleep. Ja, das ist eine schöne Auswertung der nächtlichen Bettruhe. Ja, und das ist immer wieder sehr interessant. Ich nutze das schon sehr, sehr lange. Auch ich habe ja vorher das Honor Band. Da habe ich das alles genutzt. Und da sieht man, ja, wie man eben geschlafen hat, wo die Probleme sind, wann ist man aufgewacht, wann waren Tiefschlafphasen, wann waren REM-Schlafphasen und so weiter und so weiter. Ich finde das sehr, sehr nützlich, und man kriegt auch teilweise Tipps, was man machen kann, wenn es eben zu schlecht ist, der Schlaf. Die Herzfrequenzmessung ist auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Was ich gemerkt habe, ist, dass es hier so ein paar, ganz selten mal so Spikes gibt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich schätze mal, dass ich hier irgendwo entweder ein Gerät in der Nähe habe, das vielleicht Störungen verursacht oder dass ich irgendwelche Bewegungen mit der Hand mache, die eben diese Fehlmessungen zustande bringen. Dass es eine Fehlmessung ist, dürfte ziemlich klar sein, denn man sieht hier, dass das einzelne Spikes sind, die da hochgehen bis zu 170 BPM, also Herzschläge pro Minute. Und also das würde ich merken, wenn ich 170 Herzschläge pro Minute habe, ja, definitiv. Und von daher weiß ich also, das muss eine Fehlmessung sein. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wann und wieso diese Fehlmessungen auftreten. Aber insgesamt ist es schon sehr gut. Ich habe das auch geprüft mit einem anderen Messgerät gleichzeitig und da kann man echt nichts sagen. Die Genauigkeit ist ausreichend für den privaten Bereich. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ansonsten gehe ich mal kurz die einzelnen Funktionen von der Uhr durch. Zuerst gibt es mal diese Workouts. Da habe ich ja schon gesagt, es gibt so viele Workout-Modis. Unglaublich. Und ich habe auf YouTube einen Test gesehen von diesen Workout-Modis. Und da wurde moniert, dass die Uhr so lange braucht, bis GPS gefunden ist. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß nicht, wo diese Tests gemacht wurden, vielleicht in irgendeinem Büro oder so. Also ich mache das hier in der Wohnung, auch wenn ich relativ weit oben wohne, ja, in der Wohnung und es hat nur wenige Sekunden gedauert, also wirklich nur Sekunden, bis ich hier ein GPS-Fix hatte. Ich würde super froh sein, wenn mein teures Outdoor-GPS-Gerät von Garmin genauso schnell ein GPS-Fix bekommen könnte wie die Smartwatch. Dann bräuchte ich nämlich nicht immer noch eine Minute, eineinhalb zu warten, bis ich vom Parkplatz aus loslaufen kann. Ja. das wäre wirklich nicht schlecht. Also, da gibt es überhaupt nichts dran zu mäkeln. Die Programme sind anpassbar, das heißt, die Übersicht, bei mir wird wahrscheinlich am häufigsten eben das Profil Wandern in Benutzung kommen und da kann man dann zum Beispiel festlegen, was angezeigt wird, Höhenmeter, Höhenmeter aufsteigend, absteigend, ja, Uhrzeiten und also alles Mögliche kann man da einstellen oder angezeigt bekommen und kann die einzelnen Zifferblätter oder was heißt Zifferblätter, die Anzeige Seiten, weil sobald man ein Workout startet, geht es in einen eigenen Modus rein und den kann man eigentlich ziemlich frei belegen, was wo angezeigt wird. Das finde ich schön, super schön, denn viele Informationen sind einfach irrelevant für mich beim Geocaching, andere wiederum sehr, sehr interessant, ja. Und deswegen ist diese Anzeige für mich Gold wert, dass man die eben konfigurieren kann. Die Sprachausgabe, die Uhr hat, die kann man zum Glück auch ausschalten. Man kann ja die Uhr direkt mit einem Bluetooth-Headset beispielsweise verbinden und dann eben auch Kommandos für den Workout hören. Bei manchen Workouts ist es sicherlich super nützlich, ja, Trainingseinheiten absolvieren. Die Uhr sagt einem, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen für deinen Ablaufplan. Ja, aber das will ich eigentlich nicht, zumindest nicht beim Wandern. Ich werde das natürlich auch mal ausprobieren mit dem Jogging, ja, aber auch da möchte ich lieber meine Ruhe haben und einfach in Ruhe joggen. Ja. Ich bin auch jemand, der hört keine Musik an beim Joggen. Ich will nicht den Takt der Musik nachrennen, ja, sondern ich möchte einfach laufen, ja, und den Kopf freikriegen. Das ist cool. Aber wie gesagt, das ist zum Glück abschaltbar, diese Anweisung, so dass man wirklich gar nichts hört davon. Man merkt dann nur ein Vibrieren, zum Beispiel bei Erreichen von bestimmten Zielen, die man gestellt hat. Beispielsweise möchte ich informiert sein, alle 5 Kilometer wandern, möchte ich eine Benachrichtigung bekommen, jetzt sind 5 Kilometer, ja, wieder 5 Kilometer, sodass ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe, ja, wie weit ich da gelaufen bin. Schon mal vorab. Ja. Das kriegt man natürlich alles auch genau angezeigt auf der Uhr. Ja, aber das Interessante daran, finde ich, ist noch nicht mal diese Workout-Sachen, ja, sondern eben meiner Meinung nach eben diese Herzfrequenz. Anzeige, die ist für mich sehr wichtig. Auch die ist sehr umfangreich in der Uhr. Man kriegt auch gezeigt, wie viele Minuten man sich zum Beispiel in der sogenannten Aufwärmphase befunden hat. Das heißt, also wenn der Puls erst im Ruhemodus ist, ja, dann wenn Fett verbrennt wird, wie lange, wann es noch okay ist, also das heißt noch gesund ist, und wann es nicht mehr gesund ist, der Herzschlag, ja, zu schnell, ja, und extrem. Leider werden damit auch diese Spikes hier mit getestet, und das ist dann eben nicht ganz so gut. Sauerstoffgehalt im Blut kann gemessen werden, allerdings nicht automatisch. Das muss man schon tatsächlich direkt veranlassen an der Uhr. Ja. Dann kriegt man auch eine, wie nennt sich das nochmal, eine Aktivitätsaufzeichnung kann man auch an der Uhr abrufen. Natürlich viel komfortabler über die Your Way Health App, ganz klar. Aber hier kriegt man zum Beispiel gesagt, wie viele Schritte man hat, ja, wie lange man sich bewegt hat am Stück, ja, und wie die Ruheauslastung ist, dass man also hier auch öfter sich mal einfach bewegt, auch wenn man im Büro sitzt, einfach mal da eine Kontrolle hat, okay, steige ich auch mal ein bisschen vom Stuhl, ja, und bewege mich halt regelmäßig. Kalorien verbrannte, die Distanz, die man zurückgelegt hat, auch der Anstieg wird hier aufgeführt nochmal, die Höhenmeter, also die man zurückgelegt hat, nicht schlecht. Man hat hier eine Übersicht über die Schritte an sich, ja, wöchentlich, und das auch, die Woche wird auch dann in einem Diagramm grafisch gezeigt. Also es hat alles Hand und Fuß, und man merkt, dass da schon die x-te Version von diesem Ganzen aufgelegt wurde. Ja. Dann eben, wie gesagt, auch diese Schlafaufzeichnung, die gibt es natürlich bei Your Way Health ganz deutlich. Aber man kriegt so einen Überblick, ja, zum Beispiel wegen den American Football Games. Letzte Nacht habe ich hier tatsächlich nur 6 Stunden, 31 Minuten geschlafen. Das ist natürlich zu wenig, das sagt mir auch die Uhr. Das müsst ihr mir aber nicht sagen, das war ich auch so. Der Stresstest, das ist sowas, da bin ich eigentlich skeptisch, keine Ahnung, also da habe ich eigentlich nie Stress, laut dieser Anzeige, empfinde ich allerdings nicht so. Interessant, die Atemübungen, die man hier machen kann, mit der Uhr, das gab es schon bei älteren Ausgaben, finde ich richtig gut und hilft einem wirklich ein bisschen abzuschalten mal. Ne? Anruflisten, klar, da sieht man halt eben auch Anrufe, die seit dem Verbinden der Smartwatch erfolgt sind. Kontakte, wie gesagt, die man auch hier direkt aufrufen kann. Musik ist auch so eine Geschichte, der Musikplayer. Den kann man ja hier befüllen. Also auf der Uhr sind 4 GB Speicher, um ja Musik direkt auf der Uhr abzulegen. Die kann man ja, wie gesagt, mit dem Smartphone auch direkt verbinden. Natürlich kann man es auch ohne Smartphone über den eingebauten Lautsprecher abspielen, aber naja, das will man nicht wirklich. Und kann dann also ohne Smartphone einfach rennen gehen. Ja, und das ist meiner Meinung nach einer der großen Vorteile. Hier ist GPS drin. Man hat einen Musikplayer, also die Aufzeichnungen werden komplett gemacht. Man kann für die Leute, wo es wollen, unterwegs auch Musik hören. Alles ohne Smartphone mitzunehmen. Das kann man einfach mal daheim lassen, wenn man es wirklich will. Und dann kann man, wenn man daheim ist, verbindet sich das wieder mit dem Smartphone und überträgt die Daten, sodass man alles hat. Wunderbar. Übrigens auch eine schöne Auswertung von den Routen, die man gelaufen ist bei den Workouts, zum Beispiel beim Wandern, hat man Übersicht auf einer Karte, sieht man ganz genau den Weg, den man gelaufen ist, und als interessantes Feature für jeden Geocacher eine Wayback-Funktion. Das heißt, man kann, wenn man will, den Weg einfach sich von der Uhr wieder navigieren lassen, direkt zurück von der Stelle. Ja, dass die Uhr merkt sich quasi den ganzen Weg, den man gelaufen ist, und navigiert dann direkt zurück. Ja, Wahnsinn. Also verlaufen ist nicht mehr bei der Uhr. Dann ein Fernauslöser, meiner Meinung nach auch ein schönes Feature, gerade für, ja, man baut das Smartphone irgendwo auf, ne, stellt sich dann hin und Fernauslöser, ja, löst man dann eben mit der Uhr aus. Richtig cool. Auch schön finde ich die Luftdruckmessfunktion. Nicht, dass man da auch natürlich feststellen kann und einen Trend sehen kann von der Wetterentwicklung her. Ja, sondern man hat hier auch einen echten Höhenmesser drin. Das heißt, nicht nur so, wie es eben bei dem GPS ist. Wenn man mit GPS verbunden ist, gibt es ja auch so einen Höhenfix, ja, vom Satellit her. Das wird also gemacht. Nur ist man da natürlich angewiesen, dass man guten GPS-Empfang hat. Ja. Während hier dieser Luftdruckmesser auch funktioniert, überall, wo man ist, auch ohne sichtbare Verbindung. Ja. Also nicht, wenn die Gegebenheiten eben relativ schlecht sind. Kompassfunktion ist auch gut, auch das ist für einen Geocacher ganz interessant. Dann hat man relativ schnell einen Überblick, wo es denn genau hingeht. Also das ist auch eine nützliche Sache. Benachrichtigungen habe ich eben schon erwähnt. Wettervorhersage ist hier äußerst umfangreich drin. Also man sieht hier genau die nächsten Tage, ja, die nächsten Stunden erstmal, dann auch die nächsten Tage, eine Woche ungefähr und dann auch Sonnenauf, Sonnenuntergang, ja. Da kann man auch durchswitchen und sieht dann zum Beispiel, wie ist es zum Beispiel am Freitag, ja, Sonnenaufgang 8:02 Uhr, Sonnenuntergang 17:17 Uhr beispielsweise, so, ne, und dann kann man das sehen, okay, heute ist es, geht die Sonne schon ein paar Minuten früher unter und so weiter und so weiter. Dasselbe geht mit den Mondphasen, auch hier Monduntergang, Mondaufgang, ja, und natürlich auch die Mondphase, wie sich der Mond befindet, Dreiviertelmond jetzt. Und auch das ist eine schöne Sache. Wenn man an der Küste wohnt, kriegt man hier auch noch Informationen für die Gezeiten, so dass man eben auch im Wattenmeer relativ sicher unterwegs sein kann. Ja. Stoppuhrfunktion, klar. Timer, auch schöne Sache. Da hat man schon voreingestellte Timer, ja, wo man einfach nur draufdrücken kann. 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und so weiter und so weiter. Man kann aber auch selbst natürlich einer eingeben. Benutzerdefinierte Taschenlampe-Funktion. Sehr interessant, aber naja, okay. Telefon suchen geht auch. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Uhr. Und dann am Schluss kommen eben auch die installierten Apps, wie hier zum Beispiel dann eben der Taschenrechner. Coole Sache. Watchfaces, für mich ganz, ganz wichtig. Es gibt Unmengen von Watchfaces. Ich wurde erschlagen von Watchfaces, die es über die Huawei Health App gibt. Da hat Honor Huawei große und großartige Arbeit geleistet. Unglaublich. So viele Watchfaces zum Herunterladen, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Man kriegt fast alles. Und Schöne daran ist, dass viele verschiedene Modelle auch tatsächlich mit der GS Pro kompatibel sind. So kann man zum Beispiel von der Honor Watch 2, glaube ich, heißt sie, glaube ich, die kann man nutzen. Von den Huawei Watches kann man etliche nutzen. Und die sind alle hier in diesem Store drin. Wunderbar. Es gibt kostenlose, viele kostenlose, aber es gibt auch noch viel, viel mehr kostenpflichtige Watchfaces. Und auch wenn einem das erstmal vielleicht als unglaubliche Frechheit erscheinen lässt, ja, finde ich das gar nicht so schlecht. Denn ich habe hier gleich mehrere Dutzend gekauft. Ja. Preise gehen von 49 Cent bis zu 3,99 € und das sind wirklich ein paar Hammer-Watchfaces dabei. Ja, also ich habe hier zum Beispiel als mein Lieblings-Watchface einmal Blues 1, ja, Timelapse, Green Light und MZ Joker. Ja, das ist eins der besten, meiner Meinung nach. Sowie Simple Night. drauf und ich muss sagen, ich bin davon begeistert. Ja. Das Display von der Uhr ist phänomenal gut, meiner Meinung nach. Die Watchfaces sehen wirklich aus wie auf Papier. Ja. So klar und scharf und deutlich. Wenn das Watchface also gut gemacht ist, hochauflösend gemacht ist, und das sind viele davon, dann sieht das wirklich real aus. Und einige davon, wie zum Beispiel das MZ Joker oder das Blues 1, das ist deutlich angelegt an Casio G-Shock-Uhren. Und ich muss sagen, fantastisch. Ich als Casio-Fan muss zwar sagen, okay, ich hoffe, das ist alles okay, ja, und das ist genehmigt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass es diese Watchfaces gibt und dafür bin ich auch bereit, was zu zahlen. Richtig toll. Richtig, der Wahnsinn. Das ist genau das, was ich gewollt habe. Ja, also damit habe ich eine Smartwatch für sage und schreibe 60 Euro bekommen. Ja, wenn ich das Zeug, was in diesem Paket mit drin war, eben abrechne. Und bin ziemlich froh, dass ich das gemacht habe. Die Honor Smartwatch hat es wirklich in sich, ist günstig. Nicht für Leute, die jetzt die Funktion von Android Wear schätzen, lernen wollen. Denn also eine Google Maps Navigation gibt es hier nicht. Es gibt, wie gesagt, nur sehr wenige Apps dafür. Ja, aber es ist ja schon ein Wunder, dass es überhaupt welche dafür gibt. Bis vor kurzem gab es die ja noch gar nicht für diese Honor Watches und Huawei Watches. Ja, interessant, sehr interessant. Aber es gibt mehr als genug Zifferblätter, ja, Watchfaces, unglaublich. Und die Funktionen, die Standardfunktionen, die man von einer Sportuhr beziehungsweise normalen Smartwatch erwartet, sind vorhanden und da kann man wirklich zufrieden sein, zumal diese Funktionen wirklich durchdacht sind und man merkt, dass das eben schon die zigste Variation von dieser Uhr ist. So, jetzt genug von der Uhr. Ich muss weitermachen. Ja, wir haben ja noch so viel und die Zeit rennt davon. Ich könnte euch noch so viel von der Uhr jetzt vorschwärmen, aber ich sag's einfach mal, wirklich cool, wenn ihr eine günstige Smartwatch, die professionell erscheint sozusagen, ja, dann ist das die richtige Uhr. Und ich bin sehr skeptisch bei diesem Zeug. Ja. Gut, dann komme ich mal zum Oppo Reno 5 Pro 5G. Da gibt es nämlich auch einen Test von GSM Arena. Die haben dann Hands-on gemacht mit diesem Gerät und Reno Pro 5G ist ja wirklich nicht schlecht. Das Teil gibt es in großen Ausführungen auch. 6,55 Zoll Super AMOLED-Screen, 90 Hertz, HDR10 Plus, ja. Und 402 Pixel pro Zoll, hat einen Dimensity 1000 Plus Prozessor drin, ja, und das ist mittlerweile schon eine Auszeichnung, Mali G77, als Speicher gibt es Versionen bis zu 12 GB und 256 GB Speicher, ja, Storage. Die Rear-Kamera ist eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel, eine Makro-Kamera mit 2 Megapixel und eine Tiefensensor-Kamera mit 2 Megapixel. Die Front-Facing-Kamera ist mit 42 Megapixel halt auch für die und Weitwinkel für Selfies ganz gut geeignet. Videoaufzeichnung ist möglich, 4K mit 30 Frames pro Sekunde, 180p mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, auch das ist fantastisch. Und der Akku mit 4350 mAh auch relativ gut, was die Ausdauer betrifft. Ja. Wer genaueres lesen will, was der Tester auch zu dem Ganzen zu sagen hat, der kann das machen. Ich verlinke den Artikel von GSM Arena mal. Ja. Und wenn man dann noch die China-Skepsis von den amerikanischen Kollegen hier abzieht, dann wird man wohl auch das Fazit als ziemlich gelungen, ja, sehen. Ja, nicht schlecht. Die Huawei App Gallery, die bekommt ein neues Interface oder hat das neue Interface schon, jedenfalls habe ich schon auf meinem Honor-Gerät bekommen. Da kann man natürlich zweigeteilter Meinung sein. Auf der einen Seite ist es tatsächlich optisch sehr, sehr schön. Allerdings, wenn ich da als funktionell tendierender Mensch was suchen möchte, ist das für mich dann etwas umständlicher als es vorher war, und das ja, ist nicht ganz so optimal. Also es ist jetzt schön bunt, riesige Vorschläge, ja, bei Empfohlen, das ist das neue Start-Tab. Wenn man dann etwas zumindest etwas mehr Übersicht haben möchte, geht man auf den App Drawer, und dort sieht man dann eben die Apps und die verschiedenen Kategorien. Ja, Spiele ist auch nochmal separat unterteilt. Ja. Also ich fand es vorher eigentlich auch nicht schlecht, wobei da hätte ich mir mehr Wechsel in den vorgeschlagenen Programmen gewünscht. Es gibt so viele neue Apps in der Huawei App Gallery jeden Tag, und es bleiben immer die gleichen vorne auf dem Screen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mit dem neuen Design etwas, dass es ein bisschen dynamischer rüberkommt, so dass man eben auch tatsächlich neue Apps in den Fokus mal rückt. Ja. Aber das wird sich dann erst zeigen. Ja, LG, das habe ich ja schon letztes Jahr mehrfach gesagt. Leute, wenn LG hier nicht bald einen großen Fuß in die Tür beim Smartphone-Geschäft bekommt, dann werden die sich das nochmal überlegen. Und offenbar haben sie es jetzt überlegt. Es sieht alles so aus, als ob LG sich vom Smartphone-Markt zurückzieht. Das pfeifen jetzt die Spatzen von den Dächern. Mehrere News-Redaktionen und News-Quellen haben das berichtet, dass LG den Ausstieg aus dem Smartphone-Business vorbereitet. Ja. Noch bis vor kurzem hat LG das weit von sich gewiesen und das wäre es komplett falsch und total ohne Substanz, aber im Moment oder vor kurzem gab es dramatische Entwicklungen hinsichtlich dieser Aussage oder nach dieser Aussage, so dass der CEO in einem internen Memo bereits darauf hindeutet, dass es eine große Veränderung in der Mobile Division Operation gibt. Und das wird eben jetzt von mehreren Quellen so interpretiert, und nicht nur das, da gibt es noch mehrere Hinweise, dass eben hier das Geschäft verkauft wird. Ja, oder eben eingestellt wird, je nachdem. Ich denke, dass das verkauft wird, und es wird auch schon gemunkelt, dass bereits Verhandlungen mit einem vietnamesischen Konglomerat, ist das richtig gesagt? Ich weiß nicht, schwieriges Wort, stattfindet, dass die mobile Sparte von LG übernehmen. Ja. Also, es sieht wohl so aus, als ob die Mobile Communication, das Mobile Communication Team, die ganze Sparte nach Vietnam geht. Und ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die war abzusehen. Da habe ich ja schon lange, lange darauf rumgeritten, denn die Gewinne blieben aus, die Umsatzzahlen waren einfach zu schwach. Ja, und das Problem ist bei so einer Firma wie LG, die verschiedene Bereiche eben hat, ja, irgendwann sehen die keinen vernünftigen Grund mehr oder können den Aktionären auch nicht mehr klar machen, warum Millionen und Abermillionen manchmal sogar Milliarden in eine Sparte verpulvert werden oder investiert wird, die noch keinen Gewinn abwirft. Ja, solange das dann als Prestige-Objekt gilt, drückt man ein Auge zu. Auch Sony, ja, wurde ja auch immer wieder gemunkelt, dass Sony auch die mobile Sparte einstellt, und das ist auch noch nicht vom Tisch. Die müssen auch mal einen Fuß in die Tür kriegen. Ja. Bei Sony ist es definitiv ein Prestigeobjekt. Die wollen einfach auch ein Smartphone anbieten für ihre Kunden. Ja. Und wenn das nicht wäre, wenn die das nicht als Prestigeobjekt sehen würden, hätten auch die schon die Sparte längst einstellen müssen, denn auch die kriegen einfach keinen Fuß in die Tür bei den Gewinnen für Mobile Geräte. Ach, von Gewinnen ist noch nicht mal die Rede. Von nennenswerten Verkaufszahlen. Ja, noch nicht. Das ist so weit weg. Ja, stell dir mal vor, Sony, LG, das sind Megafirmen. Ja, und die tauchen in so Smartphone-Hitlisten, tauchen die noch nicht mal auf. Ja. Da dominieren Firmen wie Oppo, ja, Huawei, Samsung, Vivo, ja, und Apple, ja, gut. Und die sind eben hier nicht erwähnt, sind aber Megafirmen. Das ist schon richtig deprimierend, ja. Und also Sony wird wohl auch irgendwann mal sagen, vielleicht, ne, jetzt reicht's aber. Ja, jetzt reicht's uns aber. Aber gut, okay, man sieht's, es ist jetzt klar, die Richtung bei LG scheint festgelegt zu sein, und ich halte das Gerücht auch für zutreffend. Wie gesagt, es hat sich in den letzten Tagen alles so zugespitzt, dass es eigentlich kaum noch einen Zweifel daran gibt, dass LG seine Mobilsparte abstoßen will. Die Frage ist, ob sie einen Käufer finden. Wenn sie keinen Käufer finden, was passiert dann damit? Das ist die Frage. Würden die dann tatsächlich einen Schritt gehen, die abzuschaffen? Oder würden sie es dann doch behalten, wenn es keiner kaufen will? Das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, diese Verhandlungen mit Vietnam sind ja schon im Gange offenbar. Ja, man wird sich da vielleicht auch relativ schnell einigen können. Mal sehen. Haltet euch fest, also mit diesem, jetzt habe ich hier das ein bisschen falsch. Naja gut, ich werd's mal versuchen, das noch übereinzubringen. Beziehungsweise nachher sage ich euch noch was zu dem MediaTek-Prozessor. MediaTek ist groß im Kommen, Leute, groß im Kommen. Ja, ich wollte es kaum wahrhaben, ja, aber noch vor eineinhalb Jahren war es reines Wunschdenken von mir, dass MediaTek sich ein bisschen weiter durchsetzt auf dem Smartphone-Markt, und jetzt ist es tatsächlich passiert. High-End-Geräte, Leute, High-End-Geräte mit MediaTek-Prozessoren. Zwar ist das neue angekündigte Rugged Ulefone Armor 12 kein klassisches High-End-Gerät, wo man dann sagt, oh, eine großer Name, ein großer Firma steht da hinten dran, ja. Aber Ulefone hat ziemlich gute Geräte, und die steigen jetzt mit diesem Armor 12, das im Jahr 2021 eben jetzt rauskommen soll, ja, voll ein, und haben angekündigt, ein Dimensity 1200 Chipsatz zu integrieren. Da komme ich später nochmal dazu. Ja. Und damit katapultieren sie dieses Armor 12 dann natürlich weit nach vorne. Das ist ein echtes Flagship-Device. Entsprechend wird auch die Ausstattung dann besser. Ulefone haut da jetzt mächtig auf die Pauke. 12 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, das ist die Ausstattung dieses Ulefone Armor 12. Ja. Das wurde angekündigt, offiziell. Ich bin sowas von gespannt. Ja. Und das ist jetzt ganz, ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Wenn das rauskommt und es wird zum vernünftigen Preis sein, dann werde ich das Teil holen. Ich habe ja jetzt schon seit geraumer Zeit, sympathisiere ich so mit Ulefone, weil die wirklich fantastische Sachen rausbringen. Wenn jetzt hier dieser neue Chip von MediaTek verwendet wird, das wird Power bringen und eben dann mit dieser Ausstattung 12 GB, 256 GB Storage hat man auch genug Power, was von der RAM-Seite her, und dann ist es ein vernünftiges Teil, was ich für alles nutzen kann. Ja, nicht schlecht, ich bin wirklich gespannt drauf. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufen. Aber jetzt mache ich erstmal weiter, eben gesagt, Sony, ja, mit seinen Geräten. Es ist ein Trauerspiel, ich sag's immer wieder, bei jedem neuen Sony-Gerät, ja, hoffe ich inständig, dass Sony kapiert, was Sache ist und die Teile billig verkauft, ja, ich sag jetzt klipp und klar billig, ja, weil, tut mir leid, aber das sind eben mal solche Mitbewerber wie Ulefone, das sind solche Mitbewerber wie Honor, ja, und viele andere wie Vivo, wie Oppo, und die haben Preise, dass einem die Ohren schlackern für technische Daten, dass einem noch mehr die Ohren schlackern, ja, und dann kommen immer wieder Geräte von Sony raus, die technische Daten haben, dass einem die Ohren einfrieren, ja, und dann wollen die Ohren wieder anfangen zu schlackern wie verrückt, wenn sie einen Preis erkennen, ja, und es geht sie nicht, weil sie eingefroren sind, dann brechen sie ab. Jetzt habe ich mich mit den Ohren verrannt. Ja, also sprich, wenig technische Leistung zu viel Geld. Und ich zweifle nicht daran, dass die Geräte verarbeitungsmäßig, qualitativ super sind. Ich mag Sony, ja, ich kenne auch die Sony-Geräte, ich habe auch hier immer noch ein funktionierendes Sony-Tablet Z3 Kompakt, ja, aber ich muss ganz klar sagen, technisch gesehen ist es einfach nicht mehr up-to-date. Das war mal anders, ja, aber irgendwann hat eben Sony hier den Anschluss verloren. Das neue Xperia 10.3, was wohl jetzt in gerenderten, aber offiziell aussehenden gerenderten Bildern aufgetaucht ist, ja, ist zwar ein Midrange-Gerät, von daher braucht man gar nicht erst zu erwarten, dass die technischen Daten groß sind. Angeblich soll das mit einem Snapdragon 690 5G-Prozessor ausgestattet sein. Das wäre ganz klar Midrange. Ja. Der Preis ist natürlich die Frage. Aber was ich meine hier, ist vor allem das Design, was mich gleich wieder abschreckt. Dieses Gerät sieht aus wie ein Sony-Gerät von der vorletzten Generation. Wieder große Bezels, ja. Und wieder die typische Sony-Form. Meiner Meinung nach ist dieses Gerät alleine schon von dem Erscheinen her, von der Verschwendung von Platz auf dem Display, vollkommen daneben und vollkommen aus der Zeit gefallen. Ja, es ist, ich weiß nicht, das sieht aus wie wenn Marty McFly aus der Vergangenheit auf einmal in der Zukunft erscheint mit seinem super Hype-Smartphone, ja, und dann gucken sich die Leute an, lachen und sagen, ah, ja klar, das gab's vor 5-6 Jahren auch mal, cool. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich, ich finde es schon ziemlich traurig, das Design. Also Bezels in dieser Form ist heutzutage einfach nicht mehr zu verkaufen. Ja, das ist unglaublich. Deswegen befürchte ich, dass auch dieses Sony-Gerät genau wie die anderen zu einem Schattendasein verdonnert ist. Und das, obwohl ich noch nicht mal den Preis weiß, aber da es von Sony kommt. Also ich sag mal so, wenn das Teil für 199 Euro verkauft würde, ich würde es mir trotzdem nicht holen, weil es einfach zu schwach ist und die Bezels gar nicht gehen, aber dann würde das sicherlich seine Abnehmerschaft finden, weil die Qualität bestimmt ganz gut ist. Ja. Aber entsprechend, ne, ihr müsst euch das so vorstellen, warum sind die Bezels so schlimm? Ganz klar, ihr habt ein großes Gerät, aber einen kleinen Bildschirm. Sowas geht absolut nicht mehr heutzutage, absolut nicht mehr. Das Samsung Galaxy Tab Active 3 ist jetzt released worden in den USA, ist erschienen und es hat eine austauschbare Batterie, einen austauschbaren Akku. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, man muss ja sagen, leider bei den technischen Daten sind die Tablets ja immer so weit im Hintertreffen, dass man ja schon die grausamsten technischen Daten abnicken muss, weil man dann sagt, naja, okay, ist normal bei Tablets. Ziemlich traurig immer noch. Und mir, ich werde das nie kapieren. Ein Tablet müsste wesentlich mehr Leistung haben als ein Smartphone, weil es für wesentlich ernsthaftere Anwendungen eigentlich gedacht ist. Ja, meiner Meinung nach. Aber offenbar sehe ich das ganz anders da. Exynos 9810 Chipsatz. Sicherlich nicht verkehrt, wobei ich jetzt keine weiteren Infos habe. Aber 4 GB RAM, 128 GB Storage. Eigentlich zum Heulen. Aber wie gesagt, für ein Tablet ist es noch okay, offenbar. Ja, 8 Zoll Screen hat das Teil. Die Besonderheit ist eben, dass das Teil ein sogenanntes Rugged Tablet ist. Ja, also auch wie hier das Ulefone beispielsweise. Ja, ein Outdoor-Gerät, das richtig robust ist. Und das ist natürlich beim Tablet besonders schwer wegen dem großen Display. Ja. Auch interessant, man hat unten noch 3 richtige Tasten, um bestimmte Funktionen direkt zu nutzen und ein Stift ist oben drauf und man sieht auch so von diesen Bildern, die vorgestellt, wo hier das Teil vorgestellt wird, wie einer mit großen Arbeiterhandschuhen, mit massiven Handschuhen hier das Tablet in der Hand hält und damit arbeitet, dass es eben für einen harten Einsatz gedacht ist bei Arbeiten, ja, bei Outdoor-Unternehmungen, ja, oder in Firmen, in Betrieben, wo richtig was eben abgeht und wo die Dinger richtig robust sein müssen, sonst würden die dort nicht lange überleben. Ja. Von daher ist die technische Ausstattung eigentlich für so ein Rugged Outdoor-Arbeiter-Tablet ja ziemlich okay, muss ich sagen. 5050 mAh Akku. Bei 8 Zoll geht eigentlich auch noch. $489 hat das Teil. Mit LTE $589. Und ich denke, das ist auch noch erträglich. Man muss bedenken, ist ein Samsung. Ja, es geht. Das geht. Immerhin kann man den Datenspeicher noch erweitern auf 1 Terabyte mit einer MicroSD-Karte. Das ist ja schon mal was. Ja. Die Kamera hinten, okay, ich meine, Tablets und Kameras ist eh was Eigenes wieder, eine 13 Megapixel und 5 Megapixel Front-Facing-Kamera für Video-Chat beispielsweise, eine Videoconferencing. IP68 zertifiziert dann eben, 1,5 Meter schlagfest in diesem Protective Cover. Und zertifiziert nach MIL-Standard 810H. Fingerprint-Sensor ist drin. Der S-Pen ist eben drin, der ebenfalls IP68 zertifiziert ist. Nicht schlecht. Und kommt eben mit LTE oder Bluetooth-Version heraus. Unterstützt GPS und GLONASS. Hat NFC eingebaut. USB 2.0 Typ C-Anschluss. Also zwar ein Typ C-Anschluss, aber mit USB 2.0. Und Bluetooth 5.0. Und wie gesagt, der Akku, der ist austauschbar, der ist vom Benutzer austauschbar. Und das ist natürlich auch für so einen Einsatz im professionellen Arbeitsbereich interessant und natürlich auch für die Outdoor-Fans. Ja? Denn ja, nichts ist schlimmer, wenn unterwegs der Akku leer geht und dann kann man das nicht mehr nachladen. Ja, das ist schon ziemlich übel. Deswegen bis heute auch immer die Garmin-Geräte sehr beliebt, weil die noch, die alten zumindest, ich glaube auch die neuen noch, mit Mignon-Akkus funktionieren. Also man kann da so die Mignon-Akkus nehmen. Geht auch mit Batterien, aber ich nehme seit eh und je die Akkus. Und Ja, dann nehme ich halt mal so 3 Sätze aufgeladene Akkus mit. Das reicht, das würde dann für mehrere Wochen, ja, reichen. Das ist nicht schlecht. Cool, also da kommt man auf jeden Fall mit rum. Und so ist es natürlich dann auch hier. Braucht man also keine Angst haben, einen Ersatzakku mitnehmen und schon geht's. Ja, dann 1 Million Xiaomi Mi 11 Geräte sind verkauft worden innerhalb von 21 Tagen und damit ist natürlich hier der eigene Rekord gebrochen von Xiaomi. Das meistverkaufteste oder schnellste verkaufteste Xiaomi-Gerät aller Zeiten, das Xiaomi Mi 11. Xiaomi weiterhin sehr stark nach oben gehen, die Kurve von den Absätzen und von der Beliebtheit. Richtig cool. Also Xiaomi hat da von der Huawei-Misere doch deutlich profitiert, das kann man glaube ich sagen. Ja, OnePlus 9 und 9 Pro, da sind jetzt einige weitere technische Daten aufgetaucht. Im März soll es ja angeblich rauskommen. Bisher weiß man nicht so viel. Also 6,78 Zoll Display soll es haben, 120 Hertz, ja, das große. Und sicher gilt, dass da ein Snapdragon 888 drin ist, und zwar bei beiden Modellen. Und 4500 mAh Akku, also das sind die neuesten Infos bisher über das OnePlus 9 Pro. Übrigens, OnePlus ist auch jetzt tatsächlich ist jetzt auch tatsächlich unter Oppo Räder gekommen, ne? Oder so kann man das eigentlich gar nicht sagen. Das Problem ist, OnePlus war ja schon immer mit Oppo zusammengegangen. Ja, und es ist ja so ein Ableger von Oppo, wenn man so will. Aber man hat sich immer bemüht, vollkommene Unabhängigkeit zu demonstrieren. Und ich glaube, man darf schon sagen, dass es bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich so war. Ja. Nur jetzt ist hier in einem relativ schnellen Beschluss die Bestätigung rausgehauen worden von OnePlus, nachdem es zuerst Gerüchte gab, ja, dass man tatsächlich beim Research and Development, ja, die Sparte, also der Teil, jetzt direkt zusammengeht mit Oppo, Realme und Vivo. Also die haben alle schon Verbindungen gehabt, aber jetzt ist es offiziell, die haben jetzt die gleiche Research and Development Abteilung, ja, und somit rücken die wieder auch näher zusammen. Ja, und es wird klar, dass diese Geräte, also Vivo, Realme und OnePlus, eigentlich von Oppo grundsätzlich ja, kommen, sozusagen. Ja. Also abstammen zumindest mal. Und jetzt kommen die wieder näher zusammen. Das wird interessante Entwicklungen geben, aber das ist auch die Folge davon, dass man jetzt gesehen hat, dass man von den USA nichts mehr erwarten kann. Jetzt bündeln sich auch die chinesischen Firmen zusammen und bilden machtvolle Konstrukte, die dann eben ermöglichen, auch notfalls ganz ohne Siegen der USA was auf die Beine zu stellen. Das kann man deutlich sehen. Auch MediaTek hat davon profitiert. Ja. Ganz klar, und man sieht, es geht jetzt in genau die Richtung, wo viele auch erwartet haben. Unabhängigkeit von den chinesischen Anbietern ist jetzt nur noch eine Frage von Monaten statt Jahren. Ja. Das Vivo X60 Pro Plus Flaggschiff, das ist auch eine interessante Geschichte. Im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen früh, die kompletten technischen Daten hier rauszuhauen. Aber dennoch gibt es ein paar interessante Sachen, die man erwarten kann. Ja. Beispielsweise, dass auch hier in der Version mit 12 GB RAM 256 GB Storage rauskommen soll mit UFS 3.1 Speicher. Dann ein riesiges Kamera-Array, 50-Megapixel-Kamera, Weitwinkel, Periskop-Telefotolinse mit 8 Megapixel und fünffach optischem Zoom, 32-Megapixel-Telefotolinse mit zweifach optischem Zoom, 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Und das ist schon ein riesiges Teil von Zeiss übrigens. Ja, da ist also wirklich ein ja, so ein richtiges, riesiges Kamera-Array da hinten drauf, und das macht schon was her, ehrlich gesagt. Da kriegt man schon Respekt dafür, wenn man das sieht, ne? Nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, viel mehr ist jetzt eigentlich Spekulation. Der Preis, den erwartet man so bei etwa 640 Euro. Das wäre natürlich für so ein High-End-Smartphone mit Snapdragon 888 auch gar nicht so schlecht. Also auch das Vivo X60 Pro Plus 5G könnte durchaus auf meine persönliche Liste noch wandern. Ja. Mal sehen. Huawei pusht jetzt auch Harmony S 2.0 auf Beta-Version, wenn man das möchte, auf P30 und Mate 30 Pro 5G. Also es geht auch da weiter. Das Honor V40 ist offiziell jetzt vorgestellt worden, und es hat offiziell ein Dimensity 1000 Plus von MediaTek drin, 50 Megapixel Hauptkamera, und 5G natürlich an Bord, wie der Name schon vermuten lässt, ja. Auch hier gibt es eine Storage-Version mit 256 GB Speicher, allerdings nur mit 8 GB Hauptspeicher und auch nur mit UFS 2.1. Also da hätte ich mir zwar ein bisschen mehr erwartet, aber okay, vielleicht waren da die Erwartungen einfach ein bisschen zu hoch. Man muss ja bedenken, dass Honor jetzt gerade im Umbruch ist, ja. Was gleichzeitig natürlich eine gute und eine schlechte Nachricht ist, aber da komme ich gleich noch dazu, ja. Die natürlich gucken alle auf die Kamera, ja, und da gibt es in der Hauptkamera die 50 Megapixel Weitwinkelkamera, eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, eine 2 Megapixel Makrokamera, aber keine Zoomkamera, keine Telefotokamera. Und das finde ich leider etwas schade, ja. Gut, die Front-Facing-Kamera, damit 16 Megapixel mit Weitwinkel, System, und das ist offenbar auch, ich sag offenbar, es steht eigentlich fest, aber es ist nur in diesen offiziellen, in dieser offiziellen Liste bei dieser Seite bei GSM Arena gerade nicht aufgeführt, aber es ist vorhanden eine Time-of-Flight-Kamera, Front-Facing, so dass man auch das Gerät quasi mit einem Art 3D-Gesichtsbild entsperren kann. Ja, also das ist quasi ein Tiefenmesser mit in der Front-Facing-Kamera drauf. Stereo-Lautsprecher sind integriert, 4000 mAh Akku, und das Gerät wird es geben ab 460 Euro. 520 Euro sind, glaube ich, der Preis für die große Version mit 256 GB Storage. Ja, so sieht's aus, und ist jetzt schon draußen seit 22. Januar, allerdings erst in China. Ob das Gerät nach Europa kommt, ist noch nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich, denn das Honor V40 wird, so wurde das jetzt auch gesagt, wird Google Play Services unterstützen. Das ist gleichzeitig für mich natürlich ein Nachteil. Ja, ich wollte ja keine Google Play Services mehr, an der Google Mobile Services, ja, aber das neue Honor V40 wird in Europa mit diesen ausgeliefert werden. In China ist das ja sowieso kein Thema. Deswegen sage ich ganz einfach mal, die hätten das nicht gesagt, wenn nicht auch eine europäische Version erscheinen würde, weil das in China ist ja vollkommen sinnlos, ja, weil es da eh keinen Zugang gibt zu den Google-Diensten. Ja, so sieht das aus. Ich bin froh, dass es jetzt draußen ist. Ich kann mich jetzt da orientieren. Vom Sockel haut es mich nicht. Der Preis ist allerdings sehr gut. Ja. Wenn jetzt, ehrlich gesagt, wenn Ulefone diese Ankündigung nicht gemacht hätte, würde ich das wahrscheinlich jetzt auch ganz, ganz anders sehen hier. Ja. Mit diesen Geräten. Aber naja, immerhin ein MediaTek 1000 Chipsatz ist drin. Aber die neuen MediaTek-Prozessoren wurden jetzt bereits schon vorgestellt. Ich habe ja gesagt, das Ulefone X12 wird das, oder Armor X12 wird den 1200er MediaTek drin haben. Der ist jetzt auch vorgestellt worden. von MediaTek, zusammen mit dem Dimensity 1100. Und damit haben die zwei Top-Chips auf den Markt gebracht, mit bis zu der 1200 mit bis zu 3 GHz Taktfrequenz. Ja. Und 6 Nanometer Technologie wird hier verwendet. Absoluter Flaggschiff-Prozessor hier und auch interessante neue Unterstützung in diesem Chipsatz. Ich sage zwar immer von Prozessoren, spreche ich immer, allerdings ist ja das wie bei anderen, wie beim Snapdragon beispielsweise, auch ein ganzer Chipsatz, der da zusammengesetzt ist, ja, und unter anderem auch für die Kamera verantwortlich ist. Und der Dimensity 1200 hat zum Beispiel auch Support für eine 200-Megapixel-Kamera und erweiterte AI-Funktionen. Das ist wichtig, weil das heutzutage auch vom Chip bereits erledigt wird. Das heißt, hier sind die Türen offen für die Hersteller, eben Kameramodule zu verbauen, die bis zu 200 Megapixel liefern können. Der Chip, der Chipsatz kann das verarbeiten. Richtig cool. Auch sogenannte AI-Panorama-Nightshots werden von dem Prozessor unterstützt und. Also ich verlinke den auch nochmal, diese technischen Daten dazu. Power-Saving-Funktionen, 5G natürlich, das dürfte ja klar sein. Und. Also eine riesige Palette von eindrucksvollen Daten. Und auch der 1100er, der zwar etwas schwächer ist als der 1200er, aber dennoch eine sehr große Verbesserung gegenüber dem 1000er wiederum ist, ja, so dass man hier auch wieder für die Zwischenbereiche alles Mögliche hat. Ein günstiger High-End-Prozessor quasi, der MediaTek Dimensity 1100 und ein wirklich Flaggschiff-Prozessor Dimensity 1200. Wahnsinn, muss ich sagen, wie sich hier MediaTek gemausert hat, und die Firmen sehen das offenbar genauso, ja. MediaTek hat jetzt Qualcomm in China als größter Chip-Lieferant abgelöst. Ja, knallhart als größter SoC-Supplier, also das heißt Chips allgemein waren sie ja sowieso schon vorne, jetzt aber auch als Chipsatz, speziell für Handys, Chipsatzhersteller für Handys, wurde jetzt hier Qualcomm abgelöst von MediaTek. Der Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Und wie gesagt, die Hersteller springen reihenweise drauf. Ulefone mit dem Armor 12 und auch Realme bringt mit dem X9 Pro ebenfalls ein Gerät, das auf dem 1200er Chipsatz von MediaTek basiert. Und man sieht, die Firmen haben nur darauf gewartet, bis es High-End-Prozessoren von MediaTek gab. Und werden diesen jetzt auch nutzen. Hier auch das Realme X9 Pro, da gibt es schon ein paar kleine technischen Daten davon. Zunächst mal wurde es offiziell bestätigt, dass das X9 Pro diesen 1200er Chipsatz haben wird. Hat auch hier wohl festgemacht, 12 GB LPDDR5 RAM mit bis zu 256 GB Storage. Android 11 wird drauf sein, und mit den Kameras gibt es ja noch ein bisschen Spekulation, aber fest steht wohl schon 108 Megapixel Kamera und ebenfalls zwei 13 Megapixel Module, sehr wahrscheinlich Ultraweitwinkel und Telefotolinse, aber da ist, wie gesagt, ist noch nicht hundertprozentig sicher. 6,4 Zoll OLED-Screen, ihr habt richtig gehört, mit 120 Hertz Refresh-Rate und 4500 mAh Akku und 65 Watt Fast Charging. Wow, das ist nicht schlecht. Das heißt, hier wird sich zeigen, wie gut dann das Ganze hier mit dem MediaTek-Prozessor zusammenarbeitet. Ja, jetzt gucke ich mal schnell auf die Uhr. Okay, die Stunde ist ja eigentlich schon rum. Ja. Vielleicht noch ganz kurz. Apple droht Ungemach. Offenbar will man Apple dazu zwingen, Telegram aus dem App Store zu verbannen. Ja. Dasselbe könnte auch Google passieren. natürlich klar wegen illegalen Aktivitäten. Wer jetzt aber als Signal-User sich zu stark freut, dass Telegram einen auf den Deckel kriegt, dann muss ich sagen, das könnte auch Signal drohen, also Vorsicht. Nicht lachen, bevor nicht abgeklärt ist, ob das jetzt nur Telegram betrifft oder am Schluss eben alle Messenger, die sicher sind. Ja, da muss man eben mal genau gucken. Ein paar Sachen muss ich sogar jetzt hier mal weglassen hier. Zum Beispiel, dass da das Samsung-Chef Lee Jae-yong 2,5 Jahre ins Gefängnis muss. Und er hat das Urteil auch schon anerkannt. Wahnsinn. Aber wie gesagt, ist nicht ganz so wichtig. Ja. Vielleicht wichtiger ist, dass das erste iPad OS-Style Linux herauskommt von einer chinesischen Firma, nämlich JingOS nennt sich das Ganze. Und ich muss sagen, ist relativ beeindruckend. Klar, Praxis kann man da noch nichts groß dazu sagen. Aber auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Vielleicht kommt das alternative freie Linux-Betriebssystem in Form von JingOS bald auf verschiedene Tablets. Das wäre doch eine schöne Sache. Auch Alibaba-Tochter T-Hat portiert jetzt Android auf RISC-V, auf die RISC-V-Plattform. Das heißt, auch hier tut sich etwas und wir werden wohl bald ein Android, na, sagen wir mal, Klon auf der RISC-V-Basis sehen. Auch da bin ich mal gespannt. Aber es ist vielleicht noch zu früh, um hier jetzt groß was dazu zu sagen. Aber ich finde, es ist immer gut, wenn Android auf verschiedene Systeme portiert wird, auch wenn sie dann natürlich angepasst werden, ganz klar. Ja, ich denke, wir sind da durch. Es gab einige kleine Ankündigungen, Spekulationen über Android 12, ja, mit neuen Funktionen, die da erwartet werden. Aber ehrlich gesagt, ich heb mir das mal für nächste Woche auf. Da ist dann auch noch mehr bekannt davon, schätze ich. Und ich denke, dann wird es auch etwas aussagekräftiger sein als jetzt im Moment. So, und jetzt kommen wir mal noch zu der App der Woche. In der Community war nichts los. Klar, kann ich verstehen, ne? Aber hier bei meinem Smartphone war was los. Und zwar, ich komme nicht mehr weg von einem Spiel. Absolut süchtig machen. Vorsicht. Und vermutlich hängt das damit zusammen, dass das eben auch ein Spiel ist, das von einem Streamingdienst, den ich sehr schätze, nämlich Crunchyroll, herausgebracht wurde. Meiner Meinung nach der beste Anime-Streaming-Dienst hier, den es bei uns gibt, aus nur meiner persönlichen Meinung. Aber der hat tatsächlich zusammen mit einer Firma ein komplettes Spiel herausgebracht zu einer Anime-Serie. Und das wird jetzt groß aufgebaut. Also die Anime-Serie ist jetzt vor kurzem angelaufen bei Crunchyroll, ja, und jetzt bringen die da dieses Spiel dazu heraus, und zwar nennt sich das Princess Connect Redive, ja, und Crunchyroll Games ist tatsächlich eine Firma, Wahnsinn, und hier hat sich jetzt was herauskristallisiert als Spiel, was ich wirklich fantastisch finde. Das ist so ein Gacha-Game, ja, wenn man so will, wo man dann eben, ja, Chars über solche Gachas, das sind solche, ja, wie soll man das sagen, so Ziehungen, ja, kriegen kann. Und diese Charaktere setzt man dann eben im Kampf ein. Es gibt gute, es gibt schlechte, aber alle haben eins gemein, man kann die aufpimpen, ja, also hochleveln, mit Ausrüstungsgegenständen versorgen, auf verschiedene Weise stärken und auch zum Beispiel die Treue zu dem Hauptprotagonisten, was natürlich ihr seid, ja, stärken, das nennt man Bond-Level, ja, mit Geschenken und Abenteuer, die man eben zusammen erlebt, oder ihr euch eben die Geschichten von den einzelnen Charakteren anschaut. Und je nachdem, je höher das Bond-Level ist, desto stärker auch zusätzliche Boosts, die ihr für eure Chars bekommt. Es gibt hier auch eine Fülle von Möglichkeiten. Die Quests sind sehr umfangreich. Es gibt einen Hauptqueststrang. Es gibt die sogenannten Grottos, ja, Dungeons, Clan-Battles, und Battle Arenas und auch Princess Arenas, also richtig viele Möglichkeiten, die nacheinander freigeschaltet werden, wo ihr dann eben kämpfen könnt, auch gegen andere Personen, zumindest mal nicht live im Moment, sondern eben so mit Statuswerten kämpfen könnt. Die Quests alleine oder der Kampf alleine läuft ziemlich automatisch ab. Ihr könnt allerdings, wenn die Specials aufgeladen sind, auch entscheiden, wann diese Specials eingesetzt werden. Das ist auch ziemlich wichtig. Zum Beispiel ist es sinnlos, wenn man weiß, okay, die Gegner vor dem Hauptboss sind relativ einfach. Dann bauen sich hier diese Charaktere einfach diesen Special Move auf. Und wenn der Boss dann da ist, haben alle ihren Special Move aktiviert und man kann den nacheinander abfeuern. Die Partys, die man hier zusammenstellen kann, die kann man auch leicht wechseln. Man kann verschiedene Profile machen und kann dann zum Beispiel sagen, okay, für das Dungeon nehme ich die Charaktere, für die Quest nehme ich die Charaktere und so weiter und so weiter. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die aufzuleveln, durch Tränke oder eben durch Lösen von Quests, durch Kämpfe. Man bekommt hier zum Anfang, zumindest mal beim Start dieses Games, jede Menge Power geschenkt. Das heißt, man kann hier eigentlich recht lange zocken, ohne dass man hier was groß kaufen muss. Ja. Auf der anderen Seite, und da kommen wir dann zu einem kleinen Nachteil, man kommt hier sehr leicht in Versuchung, was zu kaufen, weil es auch bestimmte Sachen nur mit sogenannten Premium Jewels gibt. Ja, es gibt leider freie Jewels und Premium Jewels. Freie Jewels könnt ihr ja spielen, die kriegt ihr halt auch so, ja. Aber Premium Jewels, die gibt es nur gegen Bares, nur gegen richtiges Geld. Und manche Sachen kann man eben nur mit diesen Premium Jewels kaufen. Allerdings hält es das auch in Grenzen. Ja. Das bedeutet, es gibt hier spezielle Gachas, die ihr kaufen könnt. Aber ihr könnt auch normale Gachas mit euren kostenlosen Juwelen sozusagen kaufen. Ja. Ich sag mal so. Dieses Spiel lebt natürlich von seinen Charakteren und die sind super. Die Grafik ist super. Die Charaktere sind super genial. Das Spiel ist übrigens auch mit einem Desktop-Adapter voll auf dem Monitor spielbar. Ja, das heißt, im Desktop-Modus könnt ihr das zocken. Ja, also Honor, Huawei Phone oder auch Samsung. Gut, Samsung habe ich nicht ausprobiert. Honor, Huawei funktioniert es. Einfach an den Adapter anschließen und Maus-Tastatur anschließen und das Teil mit Maus und Tastatur spielen. Ganz cool. Dann die Stories, natürlich. Dieses Spiel basiert ja auf dem Anime. Oder umgekehrt, wer weiß. Das heißt, hier könnt ihr die Story quasi parallel zu dem Anime auch spielen, mitentwickeln, ihr bekommt hier tiefere Einblicke in die Anime-Geschichten und so weiter und so weiter. Die Chars lernt ihr besser kennen. Und das alles hier hat Hand und Fuß. Das heißt, man merkt hier, dass hier professionelle Filmemacher und professionelle Mangakas unterwegs waren, um dieses zu entwerfen. Das ist nichts, was so hingetrickt hingedrückt wurde, ja, so, hier, ich mache mal ein Spiel und Story, ja, ich habe 15 Minuten Zeit für eine Storyline zu schreiben, für das ganze Spiel und fertig, sondern nein, das hier sind wirklich professionell, ist ein professionelles Produkt, was diese Anime-Manga-Geschichte und die Chars eben betrifft. Und das sieht man auch beim Artwork, also bei diesen Chars selbst, die sind wirklich super genial. Ein toller Stil, ein umfangreiches, detaillierter Hintergrund bei den Charakteren und super gezeichneter, absolute Wahnsinn, muss ich sagen, ehrlich. Es ist so fantastisch, dass es wirklich kaum zu glauben ist, dass man das Spiel einfach so herunterladen kann. Und wie gesagt, Crunchyroll, diese Verbindung Anime plus Videospiel aktuell, während das läuft, das noch zu spielen, so ein Gefühl gibt es eigentlich nur bei Pokémon. Da ist ja auch so, da gibt es die Pokémon-Anime-Serie, ja, zig Staffeln, ja. Und dazu gibt es dann die verschiedenen Pokémon-Games, wobei das natürlich umgekehrt war. Da gab es zuerst die Games, dann die Animes und so weiter. Ne? Wobei, man kann da auch sagen, hat sich auch parallel entwickelt. Und dieses Feeling, das kommt hier voll und ganz rüber. Das hier ist ein Princess Connect Redive-Universum. Ja, mit Manga, mit Light Novels übrigens, mit Animes und eben mit Videospielen. Das ist fantastisch. Und das macht richtig Laune. Ich habe das, seit ich da drauf, also jeden Tag Stunden gezockt, ja, Wahnsinn. Und es zeigt, wenn ich so ein Spiel richtig gut finde, beim Pokémon ist mir das eigentlich bisher nur passiert. Ich habe sogar in dem Spiel mal was gekauft, weil ich es mal ausprobieren wollte. So gut hat mir das Spiel gefallen. Irre. Und man muss es nicht tun, man muss nichts kaufen, ja, ich sag's immer wieder dazu, aber weil es eben so gut ist, ja, ist das wirklich eine faszinierende Geschichte und man kommt dann eben auch in Versuchung, hier was zu kaufen, eindeutig. Habe ich schon den Sound erwähnt? Ich glaube, ich habe den Sound noch nicht erwähnt. Jeder Char hat natürlich die entsprechenden Synchronstimmen, auch aus dem Anime, ja. Und auch das sind professionelle Seiyus, ja, also Synchronsprecherinnen von diesen Chars. Und diese Seiyus, die sind wirklich handverlesen. Und deswegen steht auch bei den Charakteren jeweils immer genau dabei, was für eine Synchronsprecherin das ist, ja. Wer wen spricht. Das ist auch eine typische Geschichte, finde ich, die es hier gibt bei diesen professionellen Games. Das sind Leute, die wirklich also schon also in Japan im TV richtig bekannt sind, ja, auch in Kinofilmen bereits die Stimmen von verschiedenen Chars ausgeliehen haben. Top Notch, sagt man wohl auch, ja, also die Creme de la Creme der Synchronsprecherin, die sich eben für diese Games hier als zur Verfügung stellen, und auch hier ist es eben nicht anders, was natürlich dem Ganzen auch gut zutut. Das Spiel selbst ist leider noch nicht in Deutsch übersetzt, es ist in Englisch. Es gibt es auch im deutschen Shop ganz normal. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell in Deutsch übersetzt wird. Einfach, also ich kann mir es jedenfalls nicht vorstellen. Ja. Wobei Crunchyroll selbst ja die Animes auch in Deutsch untertitelt. Und zwar, wenn ihr das noch nicht wisst, Crunchyroll ist ein Streaming-Service und die machen bereits wenige Stunden, nachdem eine Folge in Japan gelaufen ist, läuft die bei uns, so schnell übersetzen die, sind sogenannte Simulcasts, ja, das ist nur wenig Zeitverzögerung dazwischen und dann sind die bereits untertitelt, auch in Deutsch, ja, fantastischer Service meiner Meinung nach. Gut, bei dem Spiel, natürlich machen die erstmal die englische Fassung, das dürfte ja klar sein, warum. Ja. Allerdings freue ich mich sehr, dass hier die japanische Synchro, die japanischen Stimmen geblieben sind. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, denn diese Chars müssen die japanischen Stimmen haben, denn diese Chars sind so gemacht worden, dass, oder beziehungsweise die Stimmen sind so ausgewählt worden, dass sie zu den Chars passen. Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Man merkt auch die Charaktereigenschaften in der Stimme, ja, die Dialekte, die gesprochen werden, ja, wenn der Kansai-Dialekt eben zum Beispiel mal zum Tragen kommt bei etwas, naja, natürlicheren Chars, ja, so naturstämmigen Chars, ja, wären dann vielleicht sogar ausländische Akzente hervortreten bei extrem exotischen Chars beispielsweise, ja. Oder auch einfach nur ein super korrektes, perfektes Hochjapanisch bei eben den entsprechenden japanischen Chars. Ne? Wunderbar. Also es ist richtig genial, meiner Meinung nach. Und so kann man dann natürlich auch hier so hin und wieder mal so einen russischen Dialekt hören bei Chars, die zum Beispiel Anna heißen. Ne? Ja, also wer des Japanischen mächtig ist, kann das sofort hören. Okay, ne, hier ist Mütterchen Russland mit dem Spiel. Ganz cool. Also das Spiel lässt eigentlich keine Wünsche offen, wenn man solche Gacha-Games merkt und mag. Und da ist natürlich auch genau der Hauptknackpunkt, ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, was ist denn das für ein Mist? Was muss ich denn da machen? Da muss ich gar nichts machen. Das ist ja Mist. Ja, aber das ist eben auch von der Art von diesen Spielen so. Es gibt nicht umsonst von diesen so vielen. Nur Princess Connect Redive ist mit Abstand, oder was das mit Abstand ist, mit auf jeden Fall einer der besten, die es jemals gab in diesem Bereich. Und das muss man honorieren. Ich habe ja vor kurzem, in der Januar-Ausgabe war ja, glaube ich, genau, da war ja die App des Jahres Illusion Connect. Dieses Spiel ist ziemlich ähnlich wie dieses Princess Connect Redive. Aber da sieht man, obwohl so viele Charaktere bei Illusion Connect da vorhanden sind, verschiedene, da merkt man, dass hier eine Anime-Serie direkt damit verbunden ist und die Perfektion und die Ausstrahlung der Chars und das Lustige, die Witze, ja, das Verhalten der Chars in den Stories auch und ich muss sagen, faszinierend. Deswegen gab es nur eins App der Woche, Princess Connect Redive, und das ist schon im Januar ein Anwärter für die App des Jahres, ja, also da muss schon noch ein bisschen was kommen 2021, um das hier zu schlagen, und wow, mein lieber Mann, wow, hat mich so weggeputzt, dass ich fast gar nichts mehr anderes spiele, ja, als dieses Princess Connect Redive von Crunchyroll. Unglaublich. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und in den Shownotes findet ihr auch Links zu weiteren Themen, die in der Sendung behandelt werden wurden, und hier auch technische Daten von einigen Geräten. Und ihr könnt die Shownotes finden in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die da sein, irgendwo versteckt bei manchen. Und dort könnt ihr dann eben den Links folgen. Damit wünsche ich euch erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.